Hold your phone and fire and leave your heavy ghost. Solemn with the sea, it's not what you think. You are and burn through my crystal mind, my crystal Das war Will Sampson, ein Künstler, der schon 2, 3 Alben veröffentlicht hat und sein neuestes Werk trägt den Titel Animal Hands. Zusammen aufgenommen mit einem Kumpel, der Heimer heißt, mehr weiß ich leider nicht über den, also Will Sampson und Heimer heißt, sind Interpreten hier von diesem Album und ja, Your Golden Glow hörten wir gerade eben von diesem Duo. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch, schönsten Powerpop mit Ash, da gibt es eher so Lo-Fi-Pop mit Girlpool oder auch mit No Joy. Unknown Mortal Orchestra sind dabei, Maya Vidal und hier schönsten Soul aus Italien mit Luca Sapiro. Every Day Is Gonna Be The Day heißt das neueste Album von Luca Sapiro, der Italiener hier unterwegs mit seiner Band The Dark Shadows. Und ja, seine vorherigen Platten waren ja auch so soulig, vielleicht nicht ganz so glatt auf Pop produziert wie diese neue hier. Und ja, Someone hörten wir gerade eben von Luca Sapiro. Trotzdem natürlich eine nette Platte für alle Freunde des souligen Pops auf jeden Fall zu empfehlen. Prefuse 73 ist das Projekt von Scott Herron, macht auch schon seit Jahren Musik, so irgendwie zwischen Hip-Hop und Cut-and-Paste, Copy-and-Paste-Techniken, so wollte ich es ausdrücken. Und ja, der hat eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Rivington Now Rio. Die erste Platte seit 4 Jahren und die erste, die nicht mehr auf Warp Records erscheint, da ist er zuletzt gedroppt worden, wahrscheinlich weil die Verkaufszahlen zu gering waren. Ja, die neue Platte klingt eigentlich gar nicht schlecht. Hier kommt er mit Applauded Assumption, Prefuse 73. Ich empfehle unbedingt, diese Musik über Kopfhörer zu hören, weil da kriegt man erst mit, was für ein Einfallsreichtum überhaupt dahinter steckt. Applauded Assumptions hörten wir von Preview 73 vom neuesten Album Rivington Now Rio. Ja, Preview 73, das ist Scott Herron, der ganz, ganz viele unterschiedlichste musikalische Projekte seit Jahren am Laufen hat. Ja, klar, Preview 73, das bekannteste wahrscheinlich neben Savas and Savalas, wo er eher so ganz ruhiges Singer-Songwriting macht. Da gibt es noch De La Rosa and Azora, oder die gab es mal zwischen, glaube ich, auch schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Und wahrscheinlich noch einige andere, die ich gar nicht mal kenne. Einer der kreativsten Künstler der letzten Jahre, und ich finde die Platte eigentlich ziemlich gut und wundere mich, dass Warp ihn vom Label gedroppt hat. Das Tolle auf diesem neuesten Album von Preview 73 ist auch, dass dort viele Gastsänger dabei sind. Bei einem Song zum Beispiel sind Milo und Busdriver mit am Werk, da klingt es dann eher so ein bisschen Hip-Hop. Und bei dem folgenden ist Rob Crow zu hören, den kennt ihr alle natürlich als Sänger von Pinback. Hier der Song Quiet One von Preview 73. Oh no, don't let me. Quiet One. Ja, ein ganz ruhiger Song hier von Preview 73 featuring Rob Crow in diesem Fall. Das Ganze vom neuesten Album Rivington Now Rio. Jedem Previews-Fan auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Wie eigentlich natürlich alle Platten, die Scott Herren gemacht hat. Das ist ein ganz, ganz großer auf jeden Fall. Maya Vidal als nächstes, die kommt aus den USA, hat aber sowohl französische als auch japanische Eltern. Und ja, veröffentlicht im Herbst ihre dritte Platte. Und vorweg gibt es jetzt schon mal eine neue EP. The Tide heißt diese. Da gibt es drei neue Songs drauf und die nochmal in irgendwelchen spannenden Remixen. Wir hören hier einfach den Titelsong The Tide von Maya Vidal. You didn't let me choose, just took both shoulders and shook me loose. It looks like I won't ever be the same. 'Cause I could never hope to deny. I could never hope to deny. I could tell there's made up. I'll be your vodka dinner. Den Sunday Service und gerade eben das Unknown Mortal Orchestra. Eine Band, die ich sehr, sehr schätze, vor allem, weil sie ja zwei ganz, ganz großartige Alben veröffentlicht hat. Die dritte ist gerade eben erschienen. Multi Love heißt die. Da findet man auch gerade den Titelsong vom Unknown Mortal Orchestra. Die Band ist das Projekt von einem gewissen Ruben Nielsen. Der kommt aus Auckland, aus Neuseeland, wohnt aber seit einigen Jahren in Portland, also in den USA. Und bisher hat die Band eigentlich eher Musik gemacht zwischen Garage Rock, ganz viel Psychedelic und irgendwie auch ein bisschen Funk dabei, zumindest was so das Gitarrenspiel von diesen Ruben Nielsen angeht und auch was seinen Gesang betrifft. Live ganz, ganz fantastisch und großartig. Und die vorherigen Platten, die waren so in diesem Stil. Die neue Platte ist schon echt anders geraten. Ich brauchte ein paar Anläufe, um da reinzukommen und musste der Platte echt so ein bisschen ein paar Durchläufe, sage ich mal, geben, damit ich mich an diesen neuen Sound gewöhnen kann. Der ist nicht schlecht, auf keinen Fall, aber der ist halt irgendwie schon ganz anders, als das, was man sonst vorher von der Band kannte. Trotzdem ist diese Platte hier Album der Woche beim Sunday Service, weil sie eben dann doch anders klingt und trotzdem gut gemacht wurde. Und hier kommen sie nochmal mit Like Acid Rain, das Unknown Mortal Orchestra. Yeah. Like Acid Rain. Das war ein Song von dem Unknown Mortal Orchestra von ihrem neuesten Album Multi Love. Ja, und hier Ruben Nielsen hat jetzt so ein bisschen die Synthesizer für sich entdeckt in seinem Home-Studio im Keller in Portland. Hat die irgendwie verkabelt und hat sehr viel Arbeit in die Produktionstechniken gesteckt und so ein bisschen die Gitarre vernachlässigt. Eben der Song war noch so ein bisschen wie vielleicht die vorherigen Songs. Ansonsten gibt es da auch viel Neues drauf zu entdecken, wo man erstmal wirklich ein bisschen hinhören muss und die Abstraktion, die er wahrscheinlich vorgenommen hat, versuchen nachzuvollziehen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil Ruben Nielsen, wenn man den mal live sieht, ich glaube, Jimi Hendrix an der Gitarre auch nicht besser, also großartig ist dieser Typ, wenn man ihn live sieht. Und das hat er so ein bisschen nicht mehr auf die Platte bringen können. Trotzdem ein tolles Werk hier, trotzdem Album der Woche beim Sunday Service und hier ein vierter Song, Can't Keep Checking My Phone. Keep Checking My Phone. Das war das Unknown Mortal Orchestra von ihrem dritten Album Multi Love. Und diese Scheibe ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu gibt es mehr nochmal nachzulesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Die nächsten beiden Damen kommen ebenfalls aus den USA, sind aufgewachsen in L.A., aber inzwischen wohnen sie auf der anderen Seite, und zwar in Philadelphia. Es geht hier um Girlpool. Die machen auf ihrem Debütalbum Before the World Was Big ganz minimalistischen Pop, nur mit Bass und Gitarre und mit ganz viel Charme dabei. Hier kommen sie mit Ideal World. Ideal World, das waren Girlpool, und Girlpool, das sind einmal Cleo Tucker, die spielt Gitarre, und dann Harmony TV Dead, die spielt am Bass, und auf ihrem Debütalbum Before the World Was Big klingen sie so ein bisschen wie das, was Tracy Thorn damals Anfang der 80er mit den Marine Girls gemacht hat, ganz minimalistisch, ganz reduziert das Ganze, und ja, wirklich nett. Ich muss dazu sagen, auf Albumlänge klingt es dann vielleicht ein bisschen ermüdend, weil die Songs dann doch relativ gleich alle sind, aber wenn man sich so ein paar rauspickt, dann ist es eine schöne Geschichte. Hier kommen sie nochmal, Girlpool mit Dear Nora. And here. I'm still thinking about swimming in Seattle. Time stopped for me. I was on the slide, drinking in the lobby bar, undesensitized. Surge of electricity, a flicker of insights, drawn by a magnetic force out into the night. Full moon's coursing in my blood, I'm hurtling downtown. The driver's moving. Solche Pop-Hooklines können natürlich nur von Ash kommen. Die Band um Tim Wheeler aus Irland hatte locker mal 8-9 Jahre keine neue Platte veröffentlicht und jetzt aber gibt's das neueste Werk. Kablamo heißt es. Sie kommen natürlich nicht ran an solche großen Hits wie Girl from Mars oder vielleicht andere, die sie in den 90er Jahren hatten, als Indie-Pop gerade mal erst geboren wurde. Aber trotzdem klingen sie eigentlich noch ganz wie die alten. Vielleicht ein Tick zu breit produziert vom Sound her. Aber ansonsten kann man da eigentlich gar nicht meckern bei Ash und ihrem neuesten Werk hier. Machinery hörten wir gerade eben von der Band um Tim Wheeler. No Joy sind eine Band aus den USA, die gerade eben mit More Faithful ihre inzwischen schon, ich glaube, dritte Platte veröffentlichen. Klingen, No Joy-mäßig nicht gerade so wie soll man sagen, jetzt nimmt das Wort nicht ein, wenn man so ein bisschen, genau, depressiv, ne, no joy, kein Spaß und sowas, also sie klingen sie nicht, sondern, naja, hört selbst einfach, hier kommen sie mit Hollywood Teeth. Noise und Indie-Pop war das gerade eben hier mit No Joy. Die Band kommt aus Montreal, aus Kanada und zwei Damen sind hier tonangebend. Jessamine White Glass und Laura Lloyd heißen die beiden, machen Musik seit 2009 und ihr neuestes Album heißt More Faithful, das dritte Werk. Und ich bin gerade eben so ein bisschen hier in der Titelauswahl verrutscht. Das war nicht der Song Hollywood Teeth, den hören wir gleich als nächstes, sondern Remember Nothing. Ja, aber ich habe ja noch genug Zeit, von daher gerne nochmal ein weiterer Song hier, jetzt der richtige Hollywood Teeth von No Joy. Oh, magic son of God knows who a cauldron circulating all the girls you end up hating. Is it me or are you voodoo? Black magic son of God knows who a cauldron circulating all the girls you end up hating. Do you ever feel like pushing your skull through a brick wall? Ordentlich Handclaps dabei, hörten wir gerade Du Blond. Hinter diesem neuen Projekt verbirgt sich auch eine alte Bekannte. Beth Jean Sutton heißt sie, hat früher unter ihren eigenen Namen Musik gemacht, jetzt als Du Blond unterwegs und mit Welcome Back to Milk ist gerade eben ihr Debütalbum erschienen. Davon hörten wir den Song Young Entertainment. Ja, mit dem Entertainment ist es jetzt vorbei und den Abschluss, den gibt es elektronisch von Tief Schwarz, Projekt von Basti Schwarz, der auch schon seit 98 die Tiefen der elektronischen Bässe auslotet. Von seinem neuen Album Left hören wir hier den Track Dark Light und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.